Eigentlich geht es in jenem kleinen gallischen Dorf immer recht friedlich zu. Unfähig seid ihr, alle beide. Ich will euch nicht mehr sehen. Dann eben nicht. Immer diese Launen. Nanu, das sind doch die beiden Träger von Majestix, unserem Chef. Ja, er hat uns verlassen. Dabei war er heute Morgen so guter Laune. Er hat sogar eine Bemerkung über das schöne Wetter gemacht. Ja, da haben wir uns zurückgelehnt, um den Himmel anzugucken. Und als wir uns wieder aufrichteten, stand der Chef nicht mehr auf seinem Schild. Na, er macht einen Fehler, wenn er seine Untergebenen vergrault. Dadurch verliert er jeden Halt. Asterix, Obelix, ich habe beschlossen, euch zu ehren und zu meinen Chefträgern zu ernennen. Uns? Aber Majestix, unser Häuptling, der Größenunterschied. Keine Diskussion. An die Arbeit. Wie du meinst. Wie er meint. Hopp! Vorsicht! Gerade! Ihr müsst immer am Hang entlang laufen. Obelix sollte etwas in die Knie gehen. Jedenfalls hat man das Gefühl, dass der Chef ständig um Ausgleich bemüht ist. Fetzt mich ab, Kinder. Mir scheint, man macht sich über mich lustig. Es ist besser, Obelix trägt dich allein, o Häuptling. Allein? Ein ganzer Häuptling hat Anspruch auf 2 Träger. Ich käme mir ja wie eine halbe Portion vor. Und ich muss meine Hinkelsteine polieren. Beim Teutates, willst du mich abservieren? Und kurz darauf trägt Obelix auf einer Hand den Häuptlingsschild mitsamt seinem Chef durch das Dorf. Nanu, was macht Obelix denn da? Er serviert gerade eine halbe ab. So kindlich unbekümmert wie in unserem kleinen Dorf geht's im Palast des Agrippus Verus, des einflussreichen Statthalters von Condate, dem heutigen Rennen, nicht zu. Obwohl man alles tut, um sich zu amüsieren. Ach, beim Jupiter! Edler Verus! Deine Orgien sind herrlich! Sie lassen vergessen, dass man so weit weg ist von Rom! Ja, Geschmack muss man haben. Ich lasse mir meine Orgien vom großen Fellinius inszenieren. Meister, der, den ihr ermordet, befindet sich in euren Gemächern. Ich komm schon. Serviert inzwischen die in Auerochsenfett gebratenen Schweinskaldaunen. Oh Gott, du verwöhnst uns. Amüsiert euch schön, Kinder. Ich bin gleich wieder zu. Hast du dein Lippengrün da? Ich würde gern mein Lippengrün etwas verwüsten. Die Sklave, die Terrine ist sauber. Das ist ein Skandal. Es fehlt nur noch, dass du Fingerschalen hast. Agrippus Verus begibt sich schnellen Schrittes in seine Gemächer. Ave, Gaius Rafkus, war deine Ernte gut? Sie war es, o Verus. Hier ist das Gold von den Steuern und Geldstrafen, den Parkgebühren, der Maut unserer Römerstraßen sowie das Platzgeld für das Recht, den öffentlichen Ausrufern zuhören zu dürfen. Ausgezeichnet. Jetzt wird gerecht geteilt. Das ist für dich. Das ist für mich. Und das ist für Rom. Meinst du nicht, du gehst ein bisschen zu weit? Rom wird sich eines Tages wundern, warum es aus deiner Provinz so wenig Steuern einzieht. Ich bin ernannt für ein Jahr. Ich habe ein Jahr Zeit, reich zu werden. Ehe Rom überhaupt reagiert, bin ich weit weg. Weit weg und reich. Mein Leben wird eine einzige Orgie sein. Ja, aber was passiert, wenn uns Rom einen Quästor als Betriebsprüfer schickt? Bei Juno lass das meine Sorge sein. Entweder wird er bei mir ganz schnell dekadent oder er wird beseitigt. So, genug gearbeitet. Magst du in Auerochsenfett gebratene Schweinskaldaunen? Mit Honig? Just zur gleichen Zeit trifft vor dem Haus des Statthalters Besuch ein. Hier können Sie nicht rein, geschlossene Gesellschaft. Ach, red kein Unsinn. Melde mich bei deinem Herrn. Der Quaestor Claudius Incorruptus. Welch eine schöne Überraschung. Ave, Quaestor. Du überraschst uns mitten in einer kleinen Familienfeier. Ein kleines, intimes Fest unter uns. Komm, gesell dich zu uns. Ave, Stadtherr. Ich bin Provinzschatzmeister und von Julius Caesar aus Rom hierher beordert, um deine Abrechnungen zu prüfen und nicht, um an deinen Orgien teilzunehmen. Sag den Leuten, sie sollen gehen. Aber selbstverständlich geht, meine Freunde. Wer noch selbst gehen kann, stütze die anderen. Und bei allen Göttern lass die Fenster öffnen. Wo gehen wir hin? Woanders weiterfeiern. Ja. Es ist schon spät und du bist sicher müde. Wir können morgen anfangen zu arbeiten. Willst du nicht eine Kleinigkeit zu dir nehmen? Ich glaube, es sind noch ein paar in Auerochsenfett. Ja, ich bin tatsächlich müde. Die Reise war lang und außerdem wurden wir auf der Überfahrt von Piraten angegriffen. Ein Glück, dass sie sich gestritten haben und ihr eigenes Schiff versenkten. Lass mich in meine Gemächer führen und mir eine klare Gemüsesuppe bringen. Gewiss doch. Ich kümmere mich eigenhändig darum. Kurz darauf in der Küche. Oh, Herr, soll ich jetzt die Bärenblutwurst und die gefüllten Giraffenhälse auftragen lassen? Nein, mach mir ein Schälchen klare Gemüsesuppe. Was denen nicht noch alles einfällt für ihre Orgien. Der Statthalter streut ein Pulver, das er im Hohlraum eines seiner vielen Ringe versteckt hatte, in die Gemüsesuppe und trägt das Schälchen persönlich in die Gemächer des Gastes. Hier ist die Suppe. Du bist aber schick eingerichtet. Erstaunlich für den Statthalter einer derart armen Provinz, die dem Schatzamt in Rom nur wenige Goldstücke einbringt. Geschmack muss man haben. Man kann auch mit wenigen Mitteln eine Menge machen. Wir werden sehen. Bis morgen dann. Gute Nacht, Quaestor. Noch in derselben Nacht wird Agrippus Virus von einem Diener geweckt. Herr, der Quaestor ist krank. Schon? Man versammelt sich um das Bett des kranken Besuchers. Ach, ich leide. Beim Jupiter, das überlebe ich nicht. Das kann nur die Gemüsesuppe sein. Sowas ist schwer verdaulich. Ich lasse den Koch auspeitschen. Du lass den Koch in Frieden. Ruf lieber einen Arzt. Gute Idee. Ich lasse alle Ärzte der Garnison zusammentrommeln. Hast du denn keine Angst vor den Ärzten, Ovirus? Ich kenne die Ärzte der Garnison. Im Rudel sind sie mörderischer als eine bis an die Zähne bewaffnete Legion. Später in der Nacht. Quaestor, die Ärzte sind da, können sie reinkommen. Ja, au! Was fährt ihr da lieb? Verdrückt euch, ihr Scherz! Lass uns seinen Puls fühlen! Er hat ja gar keinen! Mein lieber Kollege, ich würde eher sagen, er fliegt! Oh! Man muss ihn schrubben! Die Arterien brauchen Luft! Man muss ihm Luft einblasen! Ihr Ignorant, man mischt gestoßenes Elfenbein mit Schildkröten und Taubenblut! Wenn der Kranke überlebt, dann müssen wir... Ihr gebt jedem den Rest! Ach, das ist doch grotesk! Er braucht vor allen Dingen Ruhe! So, du Amphore! Ach Gott, nun lasst mich doch mal was sagen. Ich bitte euch in meinem Namen, Apollo, dem Gott der Heilkunde, Opfer darzubringen. Ausgezeichnet. Wir bringen Apollo die erlesensten Speisen zum Opfer. Dann wird unser Kranker sicherlich genesen. Mein Koch hat gerade Bärenblutwurst und gefüllte Giraffenhälse zubereitet. Ich glaube, es ist auch noch was von den in Auerochsenfett gebratenen Schweinskaldaunen da. Mit Honig. Folgt mir. Oh, Quaestor Incorruptus, glaubst du, dieses Opfer genügt, um dich gesund zu machen? Das war doch nur ein Vorwand, um diese Quacksalber loszuwerden. Hör zu, wenn Caesar seine epileptischen Anfälle hat, spricht er oft von einem kleinen Dorf, das hier ganz in der Nähe sein muss. In dem Dorf lebt ein Druide. Moralkodix heißt er, glaube ich. Miraculix. Richtig, geh, hol ihn, schnell und unauffällig. Sei unbesorgt, Quaestor. Die sind zu beschäftigt, um mich am Weggehen zu hindern. und wie recht der Adjutant des Claudius Incorruptus hat. Wir sollten aber doch ein klein wenig für die Götter übrig lassen. Die Götter, die kommen schon nicht zu kurz. Am nächsten Morgen trifft der Adjutant in unserem kleinen Dorf ein. Dein Herr ist krank und braucht mich. Ich komme. Asterix, Obelix, wir fahren nach Condate. Sofort, lasst alles stehen und liegen. Nein! Wenn einer krank ist, muss man ihm helfen, auch wenn's ein Römer ist. Ich hab's nicht gern, wenn die Römer krank sind. Da sind sie noch schlapper als sonst. Es könne schwierig für euch werden, zu meinem Herrn vorzudringen. Obelix und ich, wir machen das schon. Bisher sind wir bei den Römern gut durchgekommen. Ich bin entzückt. Das ist allerdings das erste Mal, dass ich einen treffe, der sich darüber freut. Im Haus des Statthalters ist unterdessen Ruhe eingekehrt. Wache! Wache! Warum hast du deinen Posten verlassen? Und was suchst du in meinen kalten, in Auerochsenfett gebratenen Kaldaunen? Ich wollte dich warnen. Drei Gallier sind in den Palast eingedrungen. Einer von ihnen ist Druide. Ein Druide? Ich muss sofort zum Questor. Hat denn hier niemand ein bisschen Honig? Sag mal, ah! Was macht ihr Gallier hier? Ich habe sie rufen lassen, also schweig. Aber das sind doch Feinde. Lass lieber Apollo wirken. Wir haben ihm ein großes Stück Bärenblutwurst geopfert und... Hast du gehört, Römer? Du sollst schweigen. Ich bin der Statthalter hier. Ich lasse euch allesamt aus dem Palast jagen. Wache! Was war das? Ich glaube, wir sind gemein. Ein in die Kartoffeln, raus aus die Kartoffeln. Aber... Was ist denn mit euch passiert? Nichts. Wir haben in der Waschstube so eine kleine Orgie abgezogen und... Es gibt mir zu viel Orgien in diesem Palast. Schmeißt die Gallier raus! Schon gut. Aber nicht so laut, bitte. Doch das erweist sich als gar nicht so einfach. Genug, Erbarmen! Es reicht wirklich! Miraculix, wenn du mit deinem da fertig bist, kannst du dich dann um meine kümmern. Mir geht's auch nicht gut. Römer, du bist krank. Sehr krank sogar. Das Einzige, was dich noch retten kann, ist ein Trank nach meinem Geheimrezept. Braue mir diesen Trank, o Druide. Du hast es nicht mit einem Undankbaren zu tun. Allerdings ist der Hauptbestandteil dieses Trankes das Edelweiß. Diese kleine Blume wächst nur hoch oben im Gebirge. Die ist sehr schwer zu beschaffen. Ausgezeichnet. Ich werde meine Männer sofort auf die Suche schicken. Aber die sind doch krank. Gerade dann wird ihnen die Gebirgsluft besonders gut tun. Wo findet man denn diese wunderbare Blume? Vorwiegend in Helvetien. Dort wachsen die wirksamsten für meinen Trank. Druide, ich vertraue dir. Schick deine Männer aus, diese Blume zu suchen. Warum denn immer Ausländer? Römer bleibt Römer. Asterix, Obelix, seid ihr einverstanden, nach Helvetien zu gehen? Ja, oh ja, wir haben schon lange keine Reise mehr gemacht. Vielleicht gibt's dort unten in den Bergen auch gesündere Römer. Die bei uns hier machen wir langsam so. Hört denn hier keiner mehr auf mich? Ich stelle alle Bedingungen. Du kommst zu uns als Geisel, bis meine Freunde zurück sind. Nein, das nicht. Niemals. Einverstanden, Druide. Ich warne dich, Agrippus-Virus. Wenn meine Freunde nicht zurückkommen, wird die Geisel hingerichtet. Ach, nun, da es nicht anders zu machen ist, gebe ich jetzt Anweisungen für eure Abreise. Miraculins, es ist doch nicht unsere Art, Geiseln zu nehmen, oder? Dieser Mann wurde vergiftet. Wenn er hier bleibt, hat er wenig Chancen zu überleben. In unserem Dorf ist er vor den Mördern sicher. Aber ich kann ihn nicht mehr lange am Leben erhalten. Brecht also gleich auf und beeilt euch. Ich grüße das Dorf von euch. So gut für meinen Idefix. Zur gleichen Zeit schmiedet auch Agrippus Virus Pläne. Rafkus, es gibt zwei Gründe dafür, dass diese beiden Gallier aus Helvetia nicht zurückkommen dürfen. Erstens, damit sie die Blume nicht bringen, die den Questor heilen kann. Und zweitens, damit Incorruptus hingerichtet wird, wenn sie nicht ins Dorf zurückkehren. Fahr nach Genava. Dort gibst du diese Botschaft dem Statthalter Faustus Veracletus. Das ist ein alter Freund von mir. Mach unterwegs keine Rast. Ich lass dir ein Orgienpaket zurechtmachen. Noch in der gleichen Nacht fährt ein Krankentransport in das kleine gallische Dorf. Ein Bote reitet nach Genava, heute meistens Genf genannt, und ein gallischer Krieger macht sich in Begleitung eines Hinkelsteinlieferanten auf die Suche nach einer kleinen Blume, die in weiter Ferne hoch oben im Gebirge blüht. Während der Bote ohne Rast nach Genava reitet, ist bei den Galliern eine Pause angesagt. Aber Obelix, wir sind doch gerade erst abgefahren. Wenn ich reise, habe ich immer Hunger. Also gut. Wir suchen uns einen Platz zum Schlafen, wo wir auch was essen können. Und während die Freunde in einer neuartigen Herberge übernachten, in der es genauso viele Ställe wie Zimmer gibt, einem Stallhotel, überbringt Gaius Rafkus dem Statthalter von Genava, Faustus Raclettus, die ihm anvertraute Botschaft. Virus, dem alten Halunken kann ich nichts abschlagen. Außerdem missfällt es mir ganz und gar nicht, einen Questor verschwinden zu lassen. Ich werde also Anweisung geben, dass diese Gallier die Grenze nicht überschreiten dürfen. Am nächsten Morgen erreichen unsere Freunde die Grenze zwischen Gallien, römisches Reich, und Helvetien, auch römisches Reich. Halt! Grenzkontrolle bei der Ausreise aus Gallien. Was machen wir jetzt, Asterix? Ach nichts, das sind nur Formalitäten, Obelix. Das muss man über sich ergehen lassen. Was wollt ihr in Helvetien? Wir suchen... Wir suchen. Wir suchen die gute Luft. Decurio, ein Bote des Statthalters. Aber nein, Asterix, das stimmt doch nicht. Wir... Sei still, Obelix. Was gibt es, Bote? Da stehe. Gallier, weiterfahren. Halt! Aber ihr habt doch gesagt, weiterfahren! Ich habe euch gestattet, aus Gallien auszureisen. Aber die grenzrechtlichen Bestimmungen der anderen Seite gehen mich jetzt nichts mehr an. Hier handelt es sich um die Grenzkontrolle bei der Einreise nach Helvetien. Steigt vom Wagen. Kleider und Waffen? Woher habt ihr die? Aus unserem Dorf in Gallien. Ah? Verstoß gegen die Kleider- und Waffenanmeldeverordnung. Ausgezeichnet. Weiter. Was ist in dieser Feldflasche? Ein Trank. Wollt ihr wissen, wie er wirkt? Oh ja. Das ist ein Zaubertrank, den unser Druide braut, der uns übermenschliche Kräfte verleiht. Hä? Hallo, Soldat! Ich brauche nicht extra zu trinken. Ich bin als kleiner Junge hineingefallen. Hä? Seht mal! Wo sind denn die anderen Grenzwächter hin? Ich glaube, die haben Schwierigkeiten drüben in Helvetien. Das ist ihre Sache. Also gut, halten wir uns nicht länger auf, Obelix. Ich glaube, der Druide hatte recht. Es wird nicht leicht sein, an ein Edelweiß heranzukommen. Marsch über die Grenze beim Jupiter. Verfolgt diese Männer. Sie dürfen nicht am Leben bleiben. Es geht um unseren Kopf. Und so geht sie los, die wilde Jagd. Kurz darauf erreichen Asterix und Obelix ein großes Gewässer. Den Genfer See. Da drüben am anderen Ufer ist eine Stadt. Sobald es Nacht ist, schwimmen wir durch den See rüber. Da finden wir bestimmt Hilfe. Die haben einen See hier? Nachdem Asterix und Obelix den Genfer See durchschwommen haben, suchen sie sich ein Quartier für die Nacht. Ja, ich habe noch ein Zimmer frei. Obwohl in Genava gerade die Konferenz der Internationalen Organisation der Stammeshäuptlinge, der IOS, stattfindet. Eine Delegation von Barbaren wollte ihr Zimmer nicht behalten. Es war ihnen zu sauber. Ihr seid ohne Zweifel Ausländer. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass ihr nicht hättet durch den See schwimmen müssen. Julius Caesar hat die Brücke zwar zerstört, aber wir haben sie inzwischen wieder aufgebaut. Zur gleichen Zeit bricht im Haus des Statthalters Faistus Racletus die Hölle über den Dicurio herein, der Asterix und Obelix hat entkommen lassen. Versager! Ich brauche diese Gallier! Alarmiert alle Garnisonen! Aventicum, Vindonessa, Augusta Raurica, Octodorum und Solodorum! Durchsucht Genava! Marsch! Und so geschieht es. Tut mir leid, alles belegt. Wir wollen kein Zimmer. Wir wollen nur wissen, ob unter deinen Gästen zwei Gallier sind. Nein, ich habe Sigambra, Edua, Triboka, ein Karren voll Iberer, ein paar Briten und Sequaner, aber keine Gallier. Nein, in Ordnung. Wir überprüfen noch die anderen Herbergen. Wenn du Gallier siehst, gib uns Bescheid. Das sind gefährliche Vögel. Ihr könnt auf mich zählen. Aufwachen! Die Römer suchen euch! Folgt mir! Ihr müsst euch verstecken! Kurz darauf hetzen Asterix und Obelix hinter ihrem Wirt durch das nächtliche Genava. Wohin bringst du uns? Zunächst einmal an einen sicheren Ort. Dann sehen wir weiter. Um diese Zeit ist die Bank geschlossen. Freneli, mach auf, ich bin's, der Seewirt. Weißt du, wie viel Uhr es ist? Diese beiden Männer werden von den Römern verfolgt. Sie suchen schon die ganze Stadt nach ihnen ab. Wir müssen ihnen helfen. Das ist doch klar, wir helfen gern. Wir haben die Römer schon oft geschlagen und Julius Caesar fürchtet uns als Gegner. Aber wohin stecken wir euch? Ich habe an deine Tresorkammer gedacht. Da müsst ihr aber ein Konto eröffnen. Um uns da zu verstecken? Was ihr da reingebt, das geht mich nicht an. Das ist Bankgeheimnis. Für mich seid ihr nur zwei anonyme Nummern. Wollt ihr jeder einen Safe oder wollt ihr ein gemeinsames Konto? Wenn ihr einen habt, der groß genug ist, dann würden wir lieber zusammenbleiben. Natürlich. Hier, unterschreibt bitte hier und hier. Dann steigt man in den Tresorraum hinab. Das ist euer Safe. Ich komme morgen wieder. Bis dahin fällt uns etwas ein. Ja, und vielen Dank für alles, Seewirt. Halt, die Armen. Die Safes lassen sich von innen nicht öffnen. Damit euch der Seewirt aufmachen kann, müsst ihr ihm zuerst noch eine Vollmacht erteilen. Schließlich ist auch das erledigt und alle sind im Bett, beziehungsweise im Safe. Asterix, ich dachte, wir sind hergekommen, um auf die Berge zu klettern. Und jetzt sitzen wir hier unter Tage. Ja, da hast du recht, Obelix. Außerdem habe ich Hunger, Asterix. Es ist unangenehm, wenn man einen Safe hat und nichts zu essen. Das stimmt, ich habe auch Hunger. In einen anständigen Safe gehört auch was zu essen. Ich weiß aber nicht, ob wir den Safe von innen öffnen dürfen. Aber es ist doch unser Safe, Asterix. Kurz darauf bekommt Vreneli in seinem Schlafzimmer Besuch. Wir sind's. Wir haben Hunger. Tja, wie habt ihr denn... Na, egal. Wartet im Keller auf mich, ich bring euch was. Und es dauert nur Minuten, bis Vreneli wieder bei den Freunden im Keller ist. Hier ist eine Lampe. Da habt ihr Licht und könnt obendrein auch noch den Käse schmelzen. Oh, das ist ja fürchterlich. Das ist ein Safe ohne Tür. Ihr könnt auf keinen Fall in einem ungesicherten Safe bleiben, ausgeschlossen. Ihr müsst ein neues Konto eröffnen. Die Damen Caesars, aufmachen! Das sind die Römer. Begebt euch in den Safe hier schnell. Wem gehört denn dieser Safe? Ich weiß nicht, wem er gehört und ich will es auch nicht wissen. Beeilt euch. Hoppla, hoppla, hoppla, lala, lauter Gegenstände aus Ägypten. Die Nationalität des Besitzers ist nicht schwer. Mit lange Schwätze, machet schnell. Hey, wollen wir mal aufmachen beim Jupiter? Ich komme schon. Den Käse, kleinen Obelix. Asterix, ich gehe Vreneli fragen, ob er einen Käse ohne Löcher hat. Ach was, Obelix, sei still und iss. Da kommt man her, um auf Berge zu klettern und sitzt dann in einem Loch und isst Löcher. Psst, psst, psst. Tut mir leid, dass ich euch noch um diese Stunde stören muss. Aber wir haben Befehl, die ganze Stadt nach zwei gefährlichen Vögeln zu durchkämmen. Hier haben wir nur Safes und die sind unantastbar. Weiß ich, weiß ich. Und glaubt mir, ich bin der Letzte, der euch daraus einen Vorwurf macht. Wir gehen, hä? Und was ist das? Ein offener Safe? Nun, das waren ein paar Galgenvögel. Sie haben den Safe aufgebrochen und alles, was drin war, mitgenommen. Was? Ist das eure weltberühmte Sicherheit der Konten? Ich hab nämlich auch einen Safe bei euch. Es sind nur ein paar kleine Andenken aus Ägypten. Ich bin vielleicht sentimental, aber ich brauch euch ja nicht meinen ganzen Lebenslauf zu erzählen. Heute Nacht habe ich noch zu tun, aber morgen früh bin ich wieder da und lösche mein Konto. Wir gehen. Hörst du, Obelix, da draußen ist jemand ganz tief unten. Bist du sicher, dass das überhaupt das Land der Berge ist? Still. Seid endlich still. Ich will, dass es still bleibt um meine Konten. Am nächsten Morgen kommt der Seewirt. Salut, Vreneli. Ich komme die Gallier holen. Schau, dass du fortkommst mit ihnen. Sie haben mich entehrt. Ihretwegen habe ich über die Sicherheit meiner Konten die Unwahrheit sagen müssen. Ich habe die Nase voll von den Galliern. Beruhige dich doch, Vreneli. Schon gut, aber das sind so die Sachen, die einen zur Neutralität treiben. Guten Morgen. Ich habe euch was zum Verkleiden mitgebracht. So fallt ihr in der Menge nicht auf. Was denn? Zwei Pfeile und zwei Bögen? Das soll eine Verkleidung sein? Mit diesen Waffen seht ihr aus wie Helvetia auf dem Weg zur Wehrübung. Zweimal im Jahr müssen wir den Umgang mit den Waffen üben, die uns anvertraut wurden. Die drei verlassen die Bank und mischen sich unter das Volk. Ihr müsst einen satten und zufriedenen Eindruck machen. Dann fallt ihr nicht auf. Satt? Ich höre immer satt. Wie kann ich satt sein, wenn ich nur Löcher gegessen habe? Da! Legionäre! Was soll's? Wir sind ja verkleidet. Ja, aber dein Bauch ist immer noch gut zu erkennen, Obelix. Da sind sie! Das sind die Gallier, die an der Grenze durchgebrochen sind. Ihnen nach! Achtung! Jetzt auch noch Römer von vorn! Los, in den See! Oh nein! So habe ich mir die Berge nicht vorgestellt. Ja. Alles abrufen! Waffen behalten! Sie folgen uns! Da, ein Schiff! Schwimmen wir schnell auf die andere Seite! Ja, wo sind sie denn? Man sieht sie gar nicht mehr! Vielleicht sind sie untergetaucht. Man hilft ihnen an Bord des Segers. Folgt dem Schiff. Der spinnt. Unterdessen wird den Freunden ein Tau zugeworfen. Grüezi. Ihr seid wohl nicht von hier. Die Brücke, die Cäsar zerstört hat, ist nämlich wieder repariert. Das wissen wir. Danke, dass ihr uns aus dem See gefischt habt. Oh, ah. Das ist das berühmte Jodeln. Ja. Wir haben bei uns zu Hause einen Barden, der singt ähnlich. Gleich werdet ihr das Glück haben, unseren Gesangsverein zu hören. Obelix, komm sofort zurück. Während das Schiff davonsegelt, erkennen die Römer, dass sie nicht ganz so schnell schwimmen können. Da kommt ein Fischer in seinem Boot vorbei. Wo fährt das Schiff denn hin, Fischer? Das ist der Kriegsveteranenverein, der jedes Jahr am 1. August feiert, da drüben am anderen Ufer am Fuße des Berges ein Fest. Wir müssen dem Statthalter Faustus Racletus Meldung machen. Mir nach! Wegen der Brücke können Sie ruhig mal ein Schild aufstellen. Jetzt haben wir sie! Dieser Meinung ist auch der Statthalter. Ja, jetzt haben wir sie. Ich will, dass alle verfügbaren Truppen am Schauplatz des Festes zusammengezogen werden. Ich will diese beiden Gallier, tot oder lebendig. Wenig später haben sich die Helvetier am Fuße des Berges versammelt. Und jetzt suchen wir das Edelweiß, ja? Zuerst wird gegessen und getrunken und dann gesungen und dann gehen wir Blumen pflücken. Kommt, der geschmolzene Käse ist fertig. Können die nicht zur Abwechslung mal Wegschweine schmelzen? Komm schnell, je eher wir gegessen, getrunken und gesungen haben, desto eher gehen wir die Blume suchen. Wir müssen es ausnutzen, dass uns die Römer noch nicht aufgestöbert haben. Jetzt sollst du mal sehen, wie schnell ich essen, trinken und singen kann bei Totates. Hier mit dem Kessel, mit dem geschmolzenen Käse. Hey! Sag mal, Fremder, so geht das aber nicht. Und jetzt trinken wir. Obelix, nein! Nicht das ganze Fass! Und jetzt wird gesungen. Obelix, da kommt doch wieder zu dir. Der ganze See ist voller Römer. Ja, ich muss jetzt unbedingt das Edelweiß holen gehen, bevor sie hier sind. Wir helfen euch. Ein paar von euch sollten da bleiben und die Römer aufhalten. Holt den Kessel. Aufhalten? Dafür sind's zu viele. Kein Problem. Ich habe nämlich noch ein bisschen Zaubertrank übrig. Ich schütte ihn in den Kessel und ihr trinkt alle davon. Zaubertrank? Ja, zeigt mir jetzt, wo die Blume wächst. Ja, da gäb's noch ein Problem, euer Kompagnon. Ich weiß nicht, ob er in der Lage ist, auf einen Berg zu steigen. Und hier könnt ihr ihn nicht liegen lassen. Das ist nicht sauber. Ich habe eine Idee. Holt ein langes Seil. Wir binden uns alle hintereinander und ziehen Obelix hinterher. Mit eurer Hilfe und dem Zaubertrank schaffen wir es. Und so entsteht eine Klettertechnik, die noch heute gebräuchlich ist. Das ist gar nicht so dumm. Ich hätte das Seil ja um den Hals gebunden. Auf geht's! Und während die Seilschaft in den Berg einsteigt, strömen von mehreren Kriegsschiffen Römer an Land. Massen von ihnen. Doch sie werden gebührend empfangen. Wir haben Elefanten! Hört man, die singen doch! Als ich noch in Gallien in Garnison lag, gab es einen Baden, der sang ähnlich. Im Namen des Faustus Lartetus, des Statthalters und Stellvertreters Julius Caesar, macht Platz! Eure Geschichte interessiert uns nicht! Wir wollen neutral bleiben, aber... Zum Angriff! Da vorne sind die Gallier! Andern! Hinterher, los! Mehrere Stunden später. Während sich am Fuße des Berges Helvetier und Römer immer noch lautstark verprügeln, hat unsere Seilschaft, die immer noch den bewusstlosen Obelix hinter sich herzieht, die Schneegrenze überschritten. Da! Schau mal, Gallier! Ein Edelweiß! Ein einziges! Pflück es schnell! Wir müssen weiter zum Gipfel! Diese Nordwand ist einfach zu ungemütlich! Kurz darauf erreichen die fünf den Berggipfel. Jetzt braucht ihr nur noch den Abhang dort hinunterzusteigen und ihr kommt direkt in eure Heimat. Ja gut, aber Obelix schläft immer noch. Ich werde ihn abschleppen müssen. Na, auf Wiedersehen, Helvetier. Ich werde nie vergessen, was ihr für uns getan habt. Ich werde es auch Obelix erzählen. Ja, auf Wiedersehen. Ach, gern geschehen. Gute Heimreise. Komm mal wieder. Kommt sie gut nach Hause miteinander. Und so zieht Asterix seinen Freund Obelix durch den Schnee den sacht abfallenden Hang hinunter. Doch dann kommen die beiden ins Rutschen. Ah! Da sind sie! Halt! Hier! Im Namen des Stadtvölkers, Faustus Lartetus, des Stellvertreters Julius Caesars, halt! Arm frei! Alles in Ordnung, Decurio! Alles in Ordnung! Ich hab nur schreckliche Sehnsucht nach Ägypten. Asterix und Obelix sausen sich überschlagen zu Tal und landen. Was? Sind wir immer noch im Wasser? Das Edelweiß, Obelix, wir haben es. Jetzt nichts wie zurück in unser Dorf. Ein paar Tage später taucht Agrippus Virus in dem kleinen gallischen Dorf auf. Und wie geht es dem armen Quästor Incorruptus, o Druide? Ich konnte ihn bis jetzt am Leben erhalten, o Statthalter. So ein Pech. Ich meine, dass deine Leute nicht zurückkommen. Du wirst jetzt gezwungen sein, ihn hinzurichten. Geiseln sind halt Geiseln. Jetzt geht's los. Ausgezeichnet. Gebt ihm das Getränk und tut noch ein paar Tropfen Zaubertrank hinein. Peter, wo denn? Was denn? Auf dich geht's los, du Hund. Wir grüßen dich, Agrippus Virus. Ja, wir grüßen dich. Nicht doch, Quästor Incorruptus. Du kommst, überprüfe ich deine Führung. Und deine nächste Orgie wirst du im Zirkus in Rom feiern, zusammen mit deinem Kollegen Faustus Raclettus. Römer, du warst unser Gast, nicht unsere Geisel. Jetzt bist du unser Freund. Zum ersten Mal. Musik. Ja, zum allerersten Mal nimmt ein Römer an dem traditionellen Festmahl teil, das zur Feier der Rückkehr unserer Freunde veranstaltet wird. Asterix und Obelix sind glücklich und stolz, weil sie feststellen, dass jede ihrer Reisen ihnen ein bisschen mehr Erfahrung und Wissen bringt. Na, Obelix! Wie ist denn Helvetien so als Land? Flach! Sehr flach! We'll be right back.